Erläuterst du bitte nochmal, die Tochter des Mitgefühls kann nur in Verbindung mit Mutter und Vater sein. Ganz simpel, es gibt viele Fragen hier, die nicht viel Sinn haben. Die Sache ist sehr, sehr simpel, nicht kompliziert machen. In der Lehre vom nördlichen Buddhismus wird besonders Mitgefühl betont. Warum? Muss man sehr klar verstehen. Weil ein Bodhisattva ist einer, der, obwohl er die Wahrheit von Leiden klar sieht und versteht, er wendet sich nicht weg von dem Leiden, er setzt fort, von dem Leiden zu lernen, bis er ein Buddha wird. Deswegen, er macht Entschluss, er bleibt immer in Samsara, um bis sozusagen sogar die Höllen leer sind. Das ist große Mitleid, nicht Mitleid, Mitgefühl. Warum er kann so machen? Weil er sieht keinen Unterschied zwischen Samsara und Nirvana. Warum kann er keinen Unterschied zwischen Samsara und Nirvana sehen? Weil er hat Pragyaparamita. Er hat transzendentale Weisheit. Transzendentale Weisheit heißt die Weisheit, die sieht, dass diese Nirvana, in dem Samsara und Nirvana beide sind Zustände von Ichlosigkeit. Alles, was wir erleben, ist nur Ichlosigkeit. Es kann kein wesentlicher Unterschied zwischen Nirvana und Samsara sein. Mit diesem Verständnis, ja, dann lernt nicht zu unterscheiden zwischen Samsara und Nirvana, in dem Sinne, dass Nirvana ein natürlicher Zustand ist. Nur wir Wesen haben Verdrehungen, sind verblendet, was natürlich ist. Und wir machen alles Unnatürliches. So, indem er sieht, dass es gibt nur eine Realität, die Realität von Leerheit, die er dann Soheit nennt. Es gibt keine zwei oder drei Realitäten, nur eine Realität. Soheit, die in Realität, wo nichts dem Ich gehört, das ist die Realität von Soheit. In bedingten Entstehung gibt es keinen Platz für einen Täter, einen Denker, einen Empfinder, ein Ich oder Person. Das ist nur Verblendung von den Wesen. Und er kontempliert diesen Zustand. Dann, obwohl er allmählich hat Kraft von Weisheit von einem Arahat, wenn er will, er kann in Nirvana eintreten. Er bleibt da, damit durch die Tochter, das ist die große Mitgefühl. Und wie wird diese Tochter gedeihen? Nur indem er die Vollkommenheiten übt. Das ist der Vater. Nur wenn durch Bindung von dem Vater und Tochter gedeiht, dann sein Mitgefühl. Und er verwirklicht seinen Wunsch vielen Wesen, für viele Wesen auf die andere Seite, die Seite von Sicherheit zu bringen. Wie kann er das machen? Er kann das machen, indem er sieht immer und kontempliert immer über die wahre Natur des Geistes. Das der Buddha mit Ozean verglichen hat oder mit Raum oder mit Spiegel. Alle diese Dinge entstehen und vergehen in diesem Geist. Und die Wellen, die entstehen in diesem Ozean, die sind von Natur von Wasser. Aber die sind nicht getrennt von Wasser. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Dann durch diese Verbindung von Vater und Mutter kommt die Tochter zustande und gedeiht, und durch diese Tochter auch gedeiht die Welt, weil die Welt bleibt so lange Liebe und Mitgefühl da sind. Wenn nicht mehr Liebe und Mitgefühl da sind, keine Welt mehr. So. Warum sollte ein Erleuchterer weiterhin Karma machen? Wegen, das ist sehr schwer zu verstehen, aber es ist eben wegen mit dieser schönen Tochter, die durch Verbindung von Mutter und Vater gedeiht und gedeiht und dadurch auch die Welt gedeiht und gedeiht. Gedeihen. Danke, durch deine tiefen Ausführungen und Iban konnte ich einige Hindernisse deutlich erkennen, die mir Meditation und Leben schwer machten und machen. Okay, dann ich freue mich. Liebe Bhante, konntest du etwas zum Umgang mit den fünf Hindernissen in der Meditation sagen? Na, lassen wir das für die nächsten Tage, weil das ist ein ziemlich umfangreiches Thema. Im Buddhismus führt alles auf den Geist zurück. Im Westen wird der Begriff der Seele gerade in der Heilung von psychischen Krankheiten wie Angst, Depression, Panik, Trauma und so weiter verwendet. Wie sehen Sie dieses mit der Bitte um mehr Klarheit? Also, die Menschen sind verwirrt durch was? Durch Namen, durch Konzepten. Seele ist auch ein Konzept. Wenn man Seele versteht als diese gewisse Sensitivität und so weiter, das existiert. Aber wenn man Seele versteht als etwas, was ein Essenz ist, das sich nicht ändert, solche Essenz, das sich nicht ändert, findet man nicht in eigene Erfahrung. Dann Seele, ich weiß, heißt auf Griechisch Pneuma, wenn ich mich nicht irre, auf Hebräisch heißt Nefesh. Das sind, insofern ich weiß, das sind die Ausdrücke für Wind, für Atem auch ist nicht kein Wunder, dass Atem ist verwandt mit Atmen. Atman ist verwandt mit Atem. Also in der Vorstellung, es wird auch in Upanishaden geschrieben, dass eigentlich Seele ist Prana, Chi. Und Chi ist nichts anderes als eigentlich Atem, das Atmen, das ist damit verbunden. Und aber wenn man diese Qi untersucht, eigentlich diese Qi ist, besteht aus feineren Elementen. Und alles, was Elemente sind, ist eigentlich auch vergänglich. Es transformiert sich. So, wenn man versteht Seele als etwas, was sich nicht ändert, dann findet man sowas nicht in der Erfahrung. Diese Qi ändert sich auch. Qi ist etwas, was sich immer ändert. Dann diese Vorstellung von Seele als etwas, was einem Individuum zugehört und das sich nicht ändert, ist nicht, Buddha hat gefunden, ist nicht mit unseren wahren Erfahrung von dem Körper und Geist zu vereinbaren. Deswegen in der buddhistischen Lehre spricht man nicht von Seele. Aber diese Lebensfakultät oder Prana ist da. Aber es ist nicht Seele in dem Sinne, dass ein Essenz, das dem Individuum zugehört. So erfahren wir es nicht. Auch wenn wir uns sehr Mühe geben, wir in praktischen Erfahrungen, wenn wir untersuchen, wir finden es nicht. Also in der Seele, wenn es individuelle Seele heißt, dann wir finden es nicht. Wenn es nicht individuelle Seele ist, so universale Seele oder so, was das bedeutet und wie, darüber kann man dann nachdenken. Aber individuelle Seele findet man nicht. Wie wird in Beziehung an, da muss ich den Misha wie wird die Beziehung zum Tun, schon nimmt er seine Brille, ist wie wird in Beziehung zu den anderen Religionen der mittlere Weg gesehen? In Beziehung zu den anderen Religionen, was der Buddha unter dem Baum von Erleuchtung gesehen hat, alle Richtungen von Buddhismus sind darüber ein, ist bedingte Entstehung. In bedingter Entstehung gibt es keinen Platz für Ich. Was bedingt ist, kann kein Ich haben. Weil was wir in der Welt erleben, sind nur Prozesse, geistige Prozesse, körperliche Prozesse. Wenn etwas ein Prozess ist, es kann in der indischen Philosophie Atman heißt Ich-Essenz. Und solche Essenz in Prozessen findet man nicht. Dann damit man etwas, was dauert, findet, muss man diese Prozesse transzendieren. Das heißt nicht, dass man sie wegschieben kann, aber man muss sie mit Weisheit transzendieren. Also der Unterschied zwischen Buddhismus und anderen Religionen vielleicht besteht darin, dass erst muss man wahrheitsgemäß die Erfahrung in der Welt erfahren, dann kann man die höchste Wahrheit erfahren. Man fängt nicht an mit höchster Wahrheit, man fängt an mit Erfahrung in der Welt, wie es wirklich ist. Das ist vielleicht der Hauptunterschied. So. Ja, da ist dann noch eine Zusatzfrage. Ist es nicht doch der Anspruch für die einzige oder für die einzige Wahrheit? Ja, das weiß ich nicht. Das überlasse ich euch. Kann man die äußere Welt als Spiegel seiner inneren Welt betrachten? Oder ist es sinnvoll, nach innen zu gehen, sehen, verstehen? Nicht zu viel Philosophie, mehr Meditation. Diese Gedanken dann ablenken und bringen uns in der buddhistischen Denken gibt es verschiedene Philosophien. Alle Philosophien im Unterschied zu anderen Religionen vielleicht sind, wenn man sie richtig versteht, sind nur Mittel zur Klarheit. Wenn man an sie aber anhaftet, dann sie sind Mittel für Unklarheit. Und das muss sehr klar verstanden werden. Der weise Nagarjuna, der zweite Buddha von Buddhismus, sagt, dass die alle die Theorie von die Leerheit kann alle Theorien beseitigen, wenn man sie versteht. Aber wenn man eine Theorie von Leerheit hat dann, und an sie haftet, dann wird man unheilbar. Also die Leerheit kann alle Anhaftung an Ansichten heilen. Aber wenn man Ansicht haftet an Ansicht von Leerheit, dann man ist unheilbar. Also Buddhismus hat Ansicht von Leerheit, aber das ist zu erfahren, sehr wichtig zu verstehen. So, wenn man das erfahren hat, wird man sehr, sehr klar darüber, ob es äußere Welt Spiegel oder nicht. Oder innere oder äußere. In der Tat, wenn man Leerheit versteht, es gibt kein wahre innere Subjekt und wahre äußere Welt. Das alles, diese Vorstellung von einem festen Subjekt und festen Objekt ist nur unsere Illusion. Das ist Folge von Verständnis von bedingten Entstehung. Und alle, die Buddhisten sind, sind daran einig, dass bedingte Entstehung ist die Wurzel von allen buddhistischen Philosophien. Egal, wie es erklärt wird, als nur Geist oder nur Leerheit oder als Phänomene in der Welt, die in Essenz eigentlich kein dauerhaftes Dasein haben. In der letzten Sinne sind es nur Theorien, die helfen, um die Wahrheit von Ichlosigkeit selbst zu erfahren. Ist das so? Müssen wir selbst uns bemühen, das herauszufinden. Nur durch Theorien werden wir nicht schlau. Okay.